Erster Josef weint um seinen Vater. Er küsst ihn. Zweiter Josef sagt den Ärzten, macht meinen Vater bereit. Die Ärzte machen es. Dritter, das Einbalsamieren dauert 40 Tage. Die Ägypter trauern 70 Tage. Vierter Josef bittet wichtige Leute vom Pharao. Er möchte mit dem Pharao sprechen. Fünfter, mein Vater sagte mir, begrabe mich in Kanaan. Ich muss jetzt gehen. Dann komme ich zurück. Sechster, der Pharao sagt, geh und begrabe deinen Vater. Siebter, Josef geht, um seinen Vater zu begraben. Viele wichtige Leute aus Ägypten gehen mit ihm. Achter, Josefs Familie und seine Brüder gehen auch mit. Nur die kleinen Kinder und Tiere bleiben in Gosen. Neunter, viele Wagen und Reiter sind dabei. Es ist ein sehr großer Zug. Zehnter, sie kommen nach Goren Hatat. Das ist hinter dem Jordan. Dort trauern sie 7 Tage lang sehr. Elfter, die Leute aus Kanaan sehen die Trauer. Sie sagen, das ist eine große Trauerfeier der Ägypter. Sie nennen den Ort Abel Mitzrayim. Zwölfter, seine Söhne machen alles, wie er es gesagt hat. Dreizehnter, sie bringen ihn nach Kanaan. Sie begraben ihn in der Höhle Machpela. Abraham hat diese Höhle gekauft. 14. Josef kommt zurück nach Ägypten. Seine Brüder und alle anderen kommen auch zurück. 15. Josefs Brüder haben Angst. Ihr Vater ist tot. Sie denken, was, wenn Josef uns jetzt Böses tut? 16. Sie schicken eine Nachricht zu Josef. Sie sagen, dein Vater hat vor seinem Tod etwas gesagt. 17. Sie sagen zu Josef, bitte vergib uns. Wir haben dir Böses getan. Josef weint, als sie das sagen. 18. Seine Brüder gehen zu ihm. Sie knien vor ihm. Sie sagen, wir sind deine Diener. 19. Josef sagt, habt keine Angst. Ich bin nicht Gott. 20. Ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat es gut gemacht. So konnten viele Menschen leben. 21. Habt keine Angst. Ich sorge für euch und eure Kinder. Er tröstet sie. 22. Josef und seine Familie bleiben in Ägypten. Josef wird 110 Jahre alt. 23. Josef sieht die Kinder von Ephraim. Er sieht auch die Kinder von Maschir. 24. Josef sagt seinen Brüdern, Gott wird euch helfen. Er bringt euch aus Ägypten in das Land, das er versprochen hat. 25. Josef lässt die Söhne Israels schwören, wenn Gott euch führt, nehmt meine Knochen mit. 26. Josef stirbt. Er ist 110 Jahre alt. Sie machen ihn bereit und legen ihn in einen Sarg in Ägypten.